Das wird man ja wohl noch essen dürfen. Einer meiner Brüder hatte mir einmal Surströmming von seinem Urlaub in Stockholm mitgebracht. Bei dieser schwedischen Delikatesse handelt es sich um Hering, der in Dosen verrottet. Ein Jahr später fiel mir ein, dass das Mitbringsel noch im Schrank lagert. Inzwischen war die Dose bombiert, also durch die Faulgase zu einer Kugel verformt. Auf dem Deckel stand extra: nicht in geschlossenen Räumen öffnen. Ich hielt mich nicht daran. Wer nicht hören will, muss riechen. Der Gestank ist schwer in Worte zu fassen. Er hing noch Wochen in der Wohnung. Schweren Herzens habe ich das Geschenk entsorgt, ohne es zu probieren. Bis heute ist mir schleierhaft, wie jemand fauligen Fisch mit Genuss verspeisen kann. Eine Spezialität aus der chinesischen Küche sind tausendjährige Eier, hergestellt aus rohen Enteneiern, die für Monate in einen Brei aus Teeblättern, Piniennadeln und Gewürzen gebettet werden. Bakterien bringen dann einen Verwesungsprozess in Gang, der das Eigelb dunkelgrün verfärbt und das Eiweiß in eine karamellfarbene Gelatine verwandelt. Wer meint, nur fremde Völker würden sonderbare Dinge verspeisen, muss sich Folgendes klarmachen. In Europa lassen wir Kuhmilch sauer werden, warten dann, bis sie zuerst mit Bakterien und darauf mit Schimmelsporen befallen wird und nennen das feste Endprodukt Käse. Manche sind bereit, für ausgewählte Sorten mehr als 100 Euro pro Kilo zu zahlen. Außerhalb von Europa, wo ein Großteil der Menschen ohnehin laktoseintolerant ist, fallen die Reaktionen auf Käse ähnlich aus wie hier, wenn uns jemand verrotteten Hering kredenzt.